Nur 12% der Deutschen gehen gern ins Büro. 90% der Arbeitnehmer sind unzufrieden. Zahlen wie diese zeigen, dass es in der Arbeitswelt von heute hapert. Viele Menschen liebäugeln damit einer Karriere als Freiberufler. Sowohl langjährige Angestellte als auch Studenten und Berufsanfänger reizt das Modell der flexiblen Arbeitsweise. Projekte statt Plan, Freiheit statt Frust. Doch auch das Leben als Freelancer ist holprig. Hier sind 10 Tipps, die Ihnen dabei helfen sollen, den Sprung ins kalte Wasser abgehärtet zu wagen. Erstens, mit Gleichgesinnten umgeben. Schauen Sie noch einmal auf die Zahl am Anfang des Beitrages. 90% der Arbeitnehmer sind unzufrieden. Das sind 9 von 10 Menschen. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass Sie von Menschen umgeben sind, die frustriert in einem Job verharren. Und was glauben Sie, werden solche Menschen von ihren freiberuflichen Ambitionen halten? Glauben Sie, diese Menschen würden Sie ermutigen, wenn Sie sich selbst nicht trauen, etwas zu riskieren? Eben. Daher ist es einer der wichtigsten Schritte überhaupt, dass Sie sich mit Gleichgesinnten umgeben. Das können, müssen aber nicht Freiberufler sein, die in der gleichen Branche arbeiten. Es geht einfach darum, dass Sie Zeit mit Menschen verbringen, die ein positives Mindset haben, die an Erfolg glauben und etwas tun, um erfolgreich zu werden. Zweitens, die eigenen Stärken kennenlernen. Worin sind Sie richtig gut? Was macht Ihnen Spaß? Oft, wenn auch nicht immer, ist die Antwort auf beide Fragen identisch. Wenn Sie so gar keine Ahnung haben, was Sie eigentlich gut können, fragen Sie Freunde und Familie. Achten Sie bitte auch hier darauf, wen Sie fragen. Ein pessimistischer Misanthrop wäre zum Beispiel die falsche Adresse. Herauszufinden, was einem wirklich Freude bereitet, ist eine der spannendsten Reisen überhaupt, die ein bisschen Mut erfordert. Aber Sie schaffen das schon. Drittens, lassen Sie sich nicht reinreden. Ich weiß, dass ich mit diesem Ratschlag anecke, aber im Ernst, lassen Sie sich nicht hereinreden. Damit ist nicht gemeint, dass Sie die Meinung anderer ignorieren sollen. Ich handhabe es so. Jede Person kann mir ihre Haltung zu meinen Projekten sagen. Dann prüfe ich, was dran ist. Stelle ich fest, dass da nichts oder nicht viel dran ist, lasse ich diese Meinung dort, wo sie hingehört, bei dieser Person. Kritik ist dann berechtigt, wenn sie konstruktiv ist. Sie brauchen keine Schwarzmaler um sich herum. Ganz besonders nicht beim Start einer Freelancer-Karriere. Viertens, bereiten Sie sich vor. Vorbereitung ist fast alles. Ein ordentlicher Rechner ist eine gute Basis. Ein schnelles Smartphone erleichtert den Alltag ebenfalls. Natürlich ist dies immer eine Kostenfrage. Allerdings gibt es auch gute Hardware zu günstigen Preisen, wenn man auf Angebote und nicht auf Hypes achtet. Ein ergonomischer Arbeitsplatz ist ebenfalls wichtig. Schließlich werden Sie eine Menge Zeit dort verbringen. Fünftens, informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten. In Deutschland gibt es einige Fördermöglichkeiten, zum Beispiel seitens der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Suche nach weiteren Fördermitteln lohnt sich immer. Besuchen Sie Gründerseminare und Konferenzen, tauschen Sie sich mit anderen Freiberuflern aus. So erfahren Sie, welche weiteren Optionen sich Ihnen noch bieten. Übrigens sind mit Fördermöglichkeiten nicht nur monetäre Zuschüsse gemeint. Schauen Sie auch nach attraktiven Software-Bundles oder reduzierten Kursen zur Weiterbildung. Sechstens, ermitteln Sie Ihren persönlichen Wunschkunden. Für wen möchten Sie arbeiten? Auf welcher Wellenlänge sollen Ihre Kunden sein? Einige Freiberufler machen zu Beginn den Fehler, jeden Auftrag anzunehmen und sich in eine devote Haltung zu begeben. Das muss aber gar nicht sein, denn Sie befinden sich in einer Position auf Augenhöhe und können frei wählen, mit wem Sie zusammenarbeiten möchten. Natürlich müssen auch Freiberufler Geld verdienen, doch das Mindset ist entscheidend. Und um dieses zu stärken, hilft es, sich den idealen Wunschkunden auszumalen. Welche Persönlichkeitsstruktur hat er? Was ist ihm wichtig? Und wie kann ich das liefern? Siebtens. Vernetzen Sie sich. Sie können versuchen, auf allen Hochzeiten bzw. in allen Netzwerken gleichzeitig zu tanzen. Viel sinnvoller und effektiver ist es jedoch, einige Kanäle zielgerichtet zu bespielen und mit der Zielgruppe dort zu interagieren. Was nützt Ihnen eine Seite bei Facebook, wenn Sie diese wochenlang nicht pflegen? Gerade im Bereich Social Media kann man sich ganz schnell verzetteln, weshalb ich eine intelligente Vernetzung empfehle. Achtens. Melden Sie sich bei Portalen an. Es ist wie im Online-Dating. Zeigen Sie sich bei Portalen wie freelance.de von Ihrer Schokoladenseite. Glänzen Sie mit Referenzen und Kompetenzen. Werden Sie sichtbar. So erleichtern Sie potenziellen Auftraggebern die Suche nach Ihnen. Neuntens. Bloggen Sie. Bloggen hilft ebenfalls dabei, sichtbarer zu werden und Kompetenzen zu unterstreichen. Sie müssen für Ihren Blog keine Romane verfassen. Versuchen Sie stattdessen, einen Mehrwert zu bieten. Teilen Sie Ihr Wissen, seien Sie authentisch und transparent. Lassen Sie den User spüren, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut dort schreibt. Zehntens. Bewahren Sie den Spaß an der Sache. Eine Karriere als Freiberufler lässt sich letztendlich nur mit Spaß und Freude durchhalten. Genießen Sie Ihre Entwicklung und feiern Sie Ihre Erfolge. Es wäre ein Fehler, diese einfach zu übergehen. Notieren Sie sich auch die kleinsten Schritte in einem Erfolgstagebuch. Der psychologische Effekt kann sehr wirksam sein.